Danke, Herr Reich. Ich dachte ja schon, die schreiende Fischfrau von gestern sei das Seltsamste, was einem im Bus so mit passieren kann. Doch als ich mich mit Freunden unterhielt, berichteten sie mir von einem Mann, der ständig Gangbang schrie. Merkwürdig, oder? Als ob sich irgendwer melden würde und sagte, ja, ich hier, wo kann ich mich eintragen? Nun, mich starrte heute auf der Hinfahrt eine Rotweinflasche an. Die hatte einen Mann als Anhängsel. Und diese Kombo starrte alle Menschen an, ging bei manchen recht nah heran, also hatte überhaupt keine Distanz mehr und niemand sagte etwas. Alle ließen es sich gefallen. Also bei mir hielt er Gott sei Dank noch ein wenig Abstand, aber die anderen Menschen haben einfach weggeschaut und es ignoriert. Wo lebe ich hier eigentlich? Zugegeben, mich selbst würde ich jetzt auch nicht als normal bezeichnen. Aber wer würde schon gerne normal sein? Doch trotzdem komme ich mir in dieser Stadt vor wie in einem Tollhaus. Ich trank heute übrigens einen Sex am Deich. Den Cocktail kennt ihr nicht? Ja, ich hatte noch einen Gutschein vom letzten Karaoke-Singen für einen Sex on the Beach. Allerdings haben wir den dann umbenannt, nachdem ich ihn ohne Wodka verlangte. Aber dafür brauchte der Kellner erstmal ewig, um es zu verstehen. Er dachte, ich wollte einen anderen trinken, aber das war recht anstrengend. Ja, sehr interessant, oder? Zwischendurch wollte eine Freundin von mir unbedingt Salat essen gehen. Also gingen wir in die Aubergine. Toller Name. Ein merkwürdiger Laden mit Holztafeln, auf denen das Wort Aubergine eingraviert war. Ja, sehr hübsch dort. Es gab viel Auswahl an Salat, nur der war aus. Eigentlich war nur noch Krautsalat da. Daher aß sie eben Krautsalat, pur. Wenn wir uns darüber amüsierten und wir das vermeintliche Brot wegessen wollten, was dann aber nicht recht nach Brot schmeckte. Eher wie ein Stück, wie so ein Klumpen Mehl, ich weiß nicht genau, in den Ofen geschoben. Irgendwie kamen wir auch auf Sauerkraut. Naja, ist ja nicht weit, ne, von Krautsalat. Und nicht, dass ich Sauerkraut jetzt hassen würde oder so, er hasst mich. Vor allem das Sauerkraut in den Tüten. Der Sauerkraut in den Tüten. Das Kraut? Der Kraut? Ich bin jetzt verwirrt. Wer kommt auch darauf, so etwas in Tüten zu verkaufen? Auch gibt's ja Tomatensauce bereits in dieser Darreichungsform. Viel zu umständlich, oder nicht? Kann man nicht mal richtig hinstellen, sondern nur so hinlegen, sodass es eventuell runterrollt. Nun, erinnert mich so ein bisschen an so Wasserbomben im Sommer. Zurück zur Geschichte des mich hassenden Sauerkrauts. Ich war vor ein paar Monaten mit meinem Vater einkaufen und da ich einer dieser Menschen bin, die nicht immer alles nur mit den Augen, sondern manchmal auch mit den Händen bestaunen müssen, griff ich zu einer Tüte Sauerkraut. Moment, jetzt mal ehrlich, wie klingt denn das allein schon? Eine Tüte Sauerkraut bitte und nicht so viel Lakritz. Ja, wobei ich denke, ich war verwundert über diese Verpackung, nahm die oberste an, welche so seltsam aufgepumpt war und fragte Papa, sind die irgendwie besonders konserviert oder warum ist die hier so aufgedunsen? In genau diesem Moment gab es eine kleine Explosion dieser das Haltbarkeitsdatum längst hinter sich gelassenen Sauerkrautbeutels und er ergoss sich in meinem Ärmel. Lecker. Ich konnte dann damit noch die ganze Zeit durch den Supermarkt laufen. Letzte Woche waren wir in einem anderen Supermarkt. Ha! Ich erinnerte meinen Vater an die Geschichte und war ganz clever und schaute mir die Tüte vorher an, die ich hochhalten wollte. Als Zeichen meines Triumphes über eine Sauerkrauttüte. So wie jeder Mensch das eben machen würde. Nun, sie war nicht besonders aufgebläht oder sonstiges, aber als ich sie hochhielt, lief es in meinen Ärmel. Erneut. Und wie das? Durch ein Loch in der Tüte. Ich wurde wütend und wütender und mein Zorn fand dann Abklang dadurch, dass wir Sauerkraut in der Dose kauften. Ha, jetzt haben sie es dir gezeigt, Tütensauerkraut. Gestern Nacht hatte ich einen Albtraum. Und das, nachdem ich meiner Freundin ganz neunmal klug erzählte, dass es albern sei, nach einem Horrorfilm Angst zu haben. Nun ja, ich hatte ihn ja auch nicht gesehen. Aber selbst wenn, hätte ich sicher keine Angst davor gehabt. Doch viel schlimmer als jeder Film ist meine Fantasie, welche letzte Nacht dann mit mir durchging, nachdem mir meine Freundin nämlich die Handlung des Films erläutert hatte. Nun denn, ich wachte auf und wollte wieder einschlafen, doch ich hatte von Einbrechern geträumt und im Halbschlaf dichtete ich mir immer mehr Sachen hinzu. Erwähnen muss ich eventuell, dass ich hier im Erdgeschoss nachts ganz alleine bin. Schließlich hörte ich Geräusche, schaute auf die Uhr, es war kurz nach 6. Doch das half mir nicht groß weiter, denn es war trotzdem nicht hell. Naja, es beruhigte mich dann doch schon ein wenig, denn durch die Logik, dass wohl kaum ein Einbrecher morgens früh losgeht, in der Gefahr, dass er erwischt wird, konnte ich mich ein wenig beruhigen. Ich hörte aber schon wieder Geräusche und war mir deren Realität inzwischen sehr gewiss. Ich schaltete den Fernseher und das kleine Licht über meinem Hochbett an, um mich abzulenken, nach dem Motto, wenn ich keinen Einbrecher sehe und nur Fernsehen, dann sind die auch nicht da. Und als etwas miauend in mein Bett sprang, war klar, wer da so randaliert hatte, kein Einbrecher. Eigentlich bräuchte ich bei meiner Angst einen Wachhund, aber die fette Kampfkatze hält sicherlich mit so manchem Schäferhund mit. Aber eigentlich bräuchte sie auch einen Maulkorb. Als ich heute davon erzählte, wurde mir gesagt, dass es viel klüger sei, aufzustehen, als sich im Bett totzustellen. Und man sei ja ein viel größeres Opfer im Bett. Schließlich kann sich der Verbrecher wohl denken, dass im Hochbett jemand schläft. Daher werde ich jetzt eine Notiz anbringen. Lieber potenzieller Verbrecher, es sieht vielleicht so aus, als würde ich hier schlafen, aber dem ist nicht so. Ich bin schon längst am Studieren und habe meine Wertsachen mitgenommen, also durchsuche dieses Kinderzimmer erst gar nicht. Danke. So eine klasse Idee, oder? Nun, ich muss nur ins Bett. Diesen Podcast werdet ihr wahrscheinlich erst morgen hören, wenn ich dann nicht zu faul gewesen bin, ihn mal rechtzeitig reinzustellen. Es ist nun der 19. November und 1.50 Uhr ist es. Mann, bin ich eigentlich ganz schön früh nach Hause gegangen. Aber nachdem ich bei der 4. Runde Kickern fast einschlief und trotzdem im Team mit Mirko gewonnen habe, der komische Kerl, der sich als Gegner rausstellte, jedoch nicht seine versprochene Lokalrunde bezahlen konnte, bin ich irgendwann mit dem Bus nach Hause gefahren. Und jetzt habe ich Bauchweh, da ich mich nach einer Tour durch die alte Bürger meist noch zu Hause vollfresse. Aber nicht mit Sauerkraut. Nun, gute Nacht und so weiter, schöne Albträume euch Menschen oder was auch immer.